Sieh, hier bin ich, mein König, ich weihe mich dir, nimm, gebrauche mich, Herr, wo du willst. Ach, ich weiß nichts, was wert hat es irgend an mir, nichts, wenn du mich nicht selber erfüllst. Mach, was klein dir mir klein, was dir groß ist mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug ich sein. Sieh, hier bin ich, mein König, mein Herz, das brennt, dir zu dienen, wo du es bekehrst. Gib, dass völlig dein Geist vom Verlangen mich trennt, mir zu nehmen, was du nicht gewährst. Mach, was klein dir mir klein, was dir groß ist mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Sieh, hier bin ich, mein König, und ist meine Hand nicht geschickt für den vordersten Streit. So verzeihne die Lücken und bessere das Land doch durch mich, denn ich bin dir geweiht. Mach, was klein dir mir klein, was dir groß ist mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug nicht sein. Sieh, hier bin ich, mein König, ob niemand es weiß, wenn dein Auge nur über mir wacht. Wenn ich da, wo ich steh, tu nach deinem Geheiß, bin ich glücklich bei Tag und bei Nacht. Mach, was klein dir mir klein, was dir groß ist mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, lass ein Traum.